96, 97, 98, 99, 100. Dort, drei alte Grabsteine. Darauf steht, dass Josiah Rosewood, Patience Rosewood und Tom Rosewood am selben Tag im Jahre 1888 an Gelbfieber gestorben sind. Das Familienwappen zeigt eine Rose. Drei Rosen? Ja. Aber wie weisen Sie uns die 13? Die Reihe entlang, in der die Steine aufgestellt sind. Vielleicht weist sie auf irgendetwas Markantes. Und machen wir um Himmels Willen schnell. Der Nebel wird ja immer dichter. Da ist ein Grabstein am Ende des Weges. Was steht drauf? Hier ruhen 13 namenlose Reisende. Erschlagen von Indianern, 17. Juni 1876. Die 13? Ja! Drei Rosen haben uns wirklich zu den 13 gebracht. Schnell, Just, wie hieß der Schluss des Rätsels? Teil 6 lautet: Schau unter die Steine jenseits der Gebeine. Hol den Schatz ans Licht, ein Schloss wehrt dich nicht. Nun ja, schwierig genug war es ja bis hierher. Wer das Rätsel so weit gelöst hat und schließlich den Schatz ans Licht bringt, dessen Eifer wären am Ende auch Schloss und Riegel nicht. So ist wohl dieser Hinweis aufzufassen. Oder sollte etwa gar kein Schloss zu knacken sein? Aber was für Steine sind gemeint? Hier stehen ja überall Steine. Im Spruch heißt es jenseits der Gebeine. Es kann also kein Grabstein gemeint sein. Ach, verflixt, dieser Nebel wird ja immer schlimmer. Hey, da ist eine Mauer. Und da liegt ein Haufen Steinbrocken, wo ein Stück eingestürzt und nicht wieder dicht gemauert ist. Das sind sie. Die Steine jenseits der Gebeine. Vor allem sind es die einzigen dieser Art in Sichtweite. Los, wir sehen nach. Mann, ist das unheimlich. Wir räumen die Steine zur Seite, los. Du auch, Bob. Ja. Hey, Kollegen, hier ist ein Metallkasten. Wir haben es. Da ist jemand. So gefällt es mir, Freunde. Ihr seid brave Jungen. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Eugenie. Her mit dem Kasten. Nein. Willst du wohl? Lassen Sie ihn los oder ich schlag Sie mit diesem Eisenrohr. Schere dich zum Teufel. Ich habe den Kasten. Halt! Haltet den Dieb. Haltet ihn. Lauf doch. Der Kasten gehört uns. Halt! Das Bild ist weg. Oh, so eine Gemeinheit. Wir waren so dicht vor dem Ziel. Und jetzt gucken wir doch noch in die Röhre. Wie John Silver durch den Papagei Al Capone gesagt hat. Da guckst du in die Röhre, was? Das konnte er doch nicht wissen. Wir waren verrückt, ohne Polizei hierher zu gehen. Ja. Wir hätten zumindest Mr. Morton bitten müssen, uns zu begleiten. Moment mal. Was hat Silver gemeint? Wieso brachte er Al Capone bei zu sagen, da guckst du in die Röhre? Weil wir das Bild doch nicht haben, trotz aller Mühen. Weg damit. Mensch, Peter! Uns hat er doch nicht gemeint, sondern Mr. Claudius. Ach ja, stimmt ja. Sag mal, was hast du da ihm eigentlich weggeworfen? Ich? Och, so ein Rohr. Es lag hier herum. Du, damit hätte ich diesem Ingenieur am liebsten den Schädel eingeschlagen und den Kasten zu klauen, so eine Gemeinheit. Ein Rohr? Eine Röhre? Kollegen, schnell, such das Rohr. Ich gehe jede Wette ein, dass da ein Bild drin ist. Eine Leinwand kann man zusammenrollen. Wo ist das Rohr? Ich habe es dorthin geworfen. Leuchte mal. Da liegt es ja. Ja, nimm es. Wie ist die Röhre verschlossen? Mit Kappen, die man abschrauben kann. So. Los. Jetzt. Leuchte mal rein, Bob. Los doch, Bob, leuchte. Ja. Ja, so ist es gut. Wir haben es geschafft. Seht, da ist das Bild. Wir haben es. Mensch, Kinder. Wir haben es wirklich geschafft. Psst, nicht so laut. Bist du verrückt? Zum Auto, schnell. Eugenie merkt bestimmt bald, dass der Metallkasten leer ist. Und dann kommt er zurück. Wenn wir im Auto sind, kann uns nichts mehr passieren. Bleibt stehen! Hört doch! Bleibt stehen! Schneller, Kollegen! Schneller! Sonst holt ihr uns noch ein! Ich kann nicht so schnell! Wir sind ja schon am Tor. Morton! Morton, starten Sie! Bleibt stehen! Ins Auto, rein mit euch! Fahren Sie, Mr. Morton, schnell! Sehr wohl, die Herrschaften. Wir haben es geschafft. Eugenie holt uns nicht mehr ein. Wohin, die Herrschaften, bitte? Wir fahren zur Polizei. Dort geben wir das Bild ab. Mr. Claudius kann es sich dort abholen, nachdem er auch der Polizei bewiesen hat, dass es ihm gehört. wollte doch eine Belohnung zahlen. Oder irre ich mich? Du irrst dich nicht, Kollege. Es geht um 1.000 Dollar. Oh. Um 1.000 Dollar? Mann, was machen wir denn damit? Ich denke, wir sorgen dafür, dass Carlos und sein kranker Onkel Ramos sie bekommen. Sie sind arm und brauchen dringend Hilfe. Seid ihr einverstanden, Kollegen? Ja, prima Idee, Just. Ich bin einverstanden. Und du, Bob? Ich natürlich auch. Mensch, dem Carlos fallen vor Freude die Augen aus dem Kopf, wenn er das Geld sieht. Wetten? Das habt ihr gut gemacht. Gut gemacht. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.